sitzt sie nun. It's Primetime im Sessel vor dem Fernsehschirm und ist ziemlich durcheinander. Hat sie nicht mit Hunderttausenden im Bonner Hofgarten wie Shell Over Kamm gesungen? In der Menschenkette von Stuttgart bis Ulm gestanden? Kerze in der Hand, Mahnwache gehalten, in und vor Gedächtnis und anderen Kirchen? In der Fußgängerzone den mit Tüten bewaffneten glücklichen Käufern die Leviten gelesen? Give peace a chance? Und dann fiel die Mauer. Dieses Gefühl im Einklang mit allen Gutwilligen, war das nicht nun Gottlob der Sieg? Wir sind das Volk, we are the world. Es schien doch alles möglich, freedom and peace. Der Imperialismus ist tot, der siegreiche Westen ist friedensfähig. So und dann, it's Primetime. Im Sessel vor dem Fernsehschirm, The Desert Storm. Blitzkrieg am Himmel und auf der Erde, voll digitalisiert, alles wird kurz und klein gebombt und Gott ist wieder dabei, natürlich auf allen Seiten. Ist sie mal wieder betroffen? Oder denkt sie, naja, das Leben geht weiter, jedenfalls hier. Man sollte sich jetzt auf die richtige Seite stellen. Die Chance nutzen, endlich raus aus dem linken Ghetto, weg auch mit der unerwachsenen Differenz zwischen Wohlstand und schlechtem Gewissen. Kein Blut für Öl, das war ihr sowieso zu einseitig. Und sie hat immer gewarnt vor Anti-Amerikanismus und neuem Judenhass. Anders als Vorfahren hat sie überhaupt nichts gegen die. Noch nicht. Der arabische Fanatismus dagegen, der islamische Fundamentalismus. Auf dem Bildschirm erscheinen die Pfaffen. Wem wird die Welt sein nach all dem? Lächeln sie traurig. An der Börse schäumt der Champagner.